Im Januar 1902 wurde Liesel, die Tochter von Einstein und Mileva Maric, einer ehemaligen Mitstudentin in Ungarn, geboren. Dass Einstein ein uneheliches Kind hatte, wurde erst vor einigen Jahren bekannt, nachdem private Briefe an die Öffentlichkeit gelangten. Über den weiteren Lebensweg von Einsteins Tochter weiß man heute nichts. Sie wurde wahrscheinlich zur Adoption freigegeben. Am 6. Januar 1903 heiratete er, gegen den Willen der Familie, Mileva Maric. 1904 kommt Einsteins erster Sohn Hans Albert zur Welt, 1910 sein zweiter Sohn Edward. Trotz der Arbeit im Patentamt fand Albert Einstein Zeit, weiter auf dem Gebiet der theoretischen Physik zu arbeiten. 1905 promovierte er an der Universität Zürich. Im gleichen Jahr veröffentlichte er 5 bahnbrechende Arbeiten in der Fachzeitschrift Annalen der Physik, die die Grundlagen der Physik revolutionierten. 3 dieser Artikel sind heute weltberühmt. In dem ersten Artikel stellte Einstein unter anderem die Hypothese auf, dass elektromagnetische Strahlung aus Lichtquanten bzw. Photonen bestehen muss. Obwohl diese Theorie unter anderem den photoelektrischen Effekt erklärte, wurde sie von den Physikern der damaligen Zeit zuerst abgelehnt. Einstein hat mit dieser Arbeit die Grundlage einer Quantentheorie der Strahlung gelegt und erhielt ausdrücklich für sie 1921 den Nobelpreis. Der Artikel »Zur Elektrodynamik bewegter Körper« legte die Prinzipien der speziellen Relativitätstheorie dar und führte zu einer Neufassung der Begriffe Raum und Zeit. Ein weiterer Aufsatz ist mit der Frage überschrieben, ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? Er enthält die berühmte Formel von der Äquivalenz von Masse und Energie, E ist gleich m mal c². Durch diese Arbeiten hat Einstein die wissenschaftliche Welt auf sich aufmerksam gemacht. 1909 kündigte Einstein seine Stelle beim Patentamt und nahm eine Tätigkeit als außerordentlicher Professor für theoretische Physik an der Universität Zürich an. 1914 wurde er zum Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Physik an der Preußischen Akademie in Berlin berufen. Berlin galt zu dieser Zeit als Hochburg der Naturwissenschaften.